Ein Sprecher des Außenministeriums der DIVJK gab am 24. Juni einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antwort auf seine Frage im Zusammenhang damit, dass das UN-Sicherheitsrat den Testschuss der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete in der DIVJK kritisiert hat. Die Antwort hat gekürzt folgenden Wortlaut. Am 23. Juni veröffentlichte der UN-Sicherheitsrat eine offizielle Mitteilung, in der der Testschuss der strategischen ballistischen Rakete in der DIVJK verurteilt und die Erfüllung der Sanktionsresolution befürwortet wurde. In dieser Mitteilung fehlt voll und ganz die Unparteilichkeit und wurde eine Doppelnorm angewandt. Sie ist nur ein Fabrikat der USA als Urheber der verschärften Spannung auf der koreanischen Halbinsel und die DIVJK weist es allseitig zurück. Der erfolgreiche Test mit der strategischen ballistischen Rakete Fassung 10 ist eine Selbstverteidigungsmaßnahme mit dem Ziel, vor der ständigen Drohung der USA und feindseligen Kräfte die Sicherheit des Landes und Volkes der Republik zuverlässig zu schützen und eine regelmäßige Arbeit nach der Linie der DIVJK für die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte. Die Sanktionsresolution gegen die DIVJK an und für sich ist ein Produkt der Willkür, das die Souveränität eines souveränen Staates grob verletzt. Selbst das Sekretariat der Vereinten Nationen kann keine Erklärung über dessen juristische Grundlage geben. Unter den Umständen, dass die USA die Souveränität und Existenzrechte der DIVJK kontinuierlich bedrohen, ist es eine gerechte Selbstverteidigungsmaßnahme, dass die Republik starke Angriffsmittel dagegen entwickelt. Solange die nukleare Drohung und Sanktionen der USA gegen die DIVJK fortdauern, wird die Republik dementsprechend fortlaufend die selbstverteidigenden Gegenmaßnahmen ergreifen.